Was lehrt uns die Lehre von den Sakramenten? Die Lehre von den Sakramenten lehrt uns das Wesen und den guten Gebrauch jener Mittel, die Jesus Christus eingesetzt hat, um uns die Sünden nachzulassen, Taufe und Beichte, seine Gnade mitzuteilen und uns die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzugießen und in uns zu vermehren. Ja, im Wesentlichen die göttlichen Tugenden, die moralischen Tugenden heften sich dann natürlich an die Verse der göttlichen Tugenden, denn die kann man vom anderen nicht trennen im übernatürlichen Bereich. Die Tugenden sind alle da oder gar keine in der Seele, die übernatürlichen Tugenden. Also, ganz kurz gesagt zur Einleitung. Gibt es da jetzt irgendwelche Fragen dazu? Möchte sich schon jemand abmelden vom katholischen Katechismus? Nichts Besonderes. Keine Fragen. Der erste Teil also, der erste Hauptteil vom Katechismus, der eine ganze Weile geht natürlich, das apostolische Glaubensbekenntnis, gewöhnlich Credo genannt, weil es das erste Wort ist, im Lateinischen, ich glaube, im Griechischen Pisteuo. Bitte doch keiner auf Griechisch. Credo genannt, das apostolische Glaubensbekenntnis oder das Credo, am Anfang vom Rosenkranz zum Beispiel betet. Wie das erste Kapitel vom Credo im Allgemeinen. Das ist immer genial, nicht? Weil dann haben wir den ersten Punkt der Einführung und dann stimmt es immer mit den Kapiteln nicht zusammen mit den Nummern des Glaubensbekenntnis. Zweite Kapitel ist der erste Glaubensartikel und so weiter. Aber gut, das ist nur eine Ordnungssache. Nur damit niemand durcheinander kommt und nicht im fünften Kapitel der fünften Glaubensartikel sucht und dann glaubt, da ist einer hinzugekommen oder so inzwischen.